So, einen schönen guten Tag. Für alle, die sich wundern, was jetzt so in den nächsten Tagen an Folgen hier erscheint, auf diesem kleinen, feinen Kanal. Ich habe mir so meine alten Podcast-Formate so der letzten 20 Jahre geschaut und mir gedacht, nimmst du mal ein paar Folgen auf für alte Formate. So habe ich es ja auch schon bereits für und wieder eine Woche gemacht und ja, dementsprechend wird es hier ein paar alte Formate in Neuauflage geben. Natürlich kann und werde ich keine Folgen zu Formaten machen, die speziell dafür gedachte Hörerinnenbriefe benötigen. Das hatte ich auch mal tatsächlich, aber da jetzt dazu aufrufen, mir welche zu schicken, nur um solche Folgen zu machen, wäre etwas vermessen. Da fehlt jetzt aktuell für manches Format vielleicht auch einfach die Reichweite, um vernünftige Mails zu bekommen. Und natürlich wird es auch keine Folgen zu Projekten geben, die einen konkreten Zeitbezug hatten, weil, ja, die sind halt vorbei, die Themen, und ja, werde ich nicht machen. Aber ich hoffe, die anderen Formate werden passen. Deswegen viel Spaß damit. Angefangen hat ja damals alles mit meinen kleinen Abschweifungen so 2005 im Webradio, wenn ich so abends, ja, zwischen den Musikstücken dann doch mal ein bisschen abgeschwiffen bin und so ein paar lustige Geschichten erzählt habe oder so, mir so einfach ein paar Gedanken gemacht habe. Und die haben wir dann mitgeschnitten und das dann als Podcast veröffentlicht. Das wird es als erstes hier als Format geben oder eine Folge dazu geben. Natürlich jetzt neu aufgenommen, ein bisschen weniger langsam gesprochen. Damals war es ja dann doch eher so, dass man da auch mal kurze Pausen drin hatte. Ja. Dann werde ich zwei Folgen zu meinem Format Nachtgedanken aufnehmen. Das war ein kurzes, kleines Quickie-Format, das, ja, ihr werdet sehen, worum es da ging oder worum es da geht. Da ging es zwar ursprünglich eigentlich auch um Listen, die ich von außen bekomme, aber solche Listen lassen sich heutzutage auch relativ geschmeidig spontan generieren. Und last but not least wird's eine Folge geben von Briefe an. Das ist, ja, ein Format, das es gar nicht so lange gab, das teilweise auch gar nicht komplett in einem offenen Feed gab. Und entsprechend ist es das vermutlich am wenigsten bekannte Format von mir. Wobei bekannt ist relativ. Ich wurde ja tatsächlich mal gefragt, wie ich es eigentlich geschafft habe, so viele Jahre Podcast zu machen, ohne auch nur den Hauch von Podcast-Prominenz zu erlangen. Dabei ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Mal davon abgesehen, dass es gar nicht mein Ziel war, damit irre bekannt zu sein. Ja, im Gegensatz zu Kollegen aus der Zeit damals, also als 2005, 2008 und Co. Im Gegensatz zu den Kollegen, mit denen ich damals angefangen habe, die irgendwann größere Reichweiten haben, gab es bei mir irgendwie auch nie Connections zu größeren Medien, richtigen Radiohäusern, also so tatsächlich hieß klassisches Radio oder auch so zu lokalen Magazinen. Das kam, wir waren zwar später mal mit die Elite in lokalen Magazinen, aber es war sehr, sehr viel später. Also so 2008 interessierte sich da irgendwie niemand. Also als ich mit Podcast angefangen habe, waren die meisten Medien eher so, hä, Podcast, keine Ahnung. Nee, lass mal, kennen unsere Leser nicht. Und als das Thema dann irgendwann mal relevant wurde, so für Stadtmagazine und lokale Magazine, da waren auf einmal aber auch schon Influencer-Podcasts und Stadtprominente spannender. Also Stadtprominente, die dann das Thema Podcast für sich auch entdeckt haben, die quasi davor schon was ganz anderes gemacht haben und dann gesagt haben, ach, machen wir auch noch einen Podcast, hocken uns einfach einmal die Woche 2 Stunden hin, nehmen es auf und hauen es irgendwie in den Feed. Und dann gab es natürlich noch die klassischen vorzeigbaren weiblichen Podcast-Duos, die man ja eigentlich eine Zeit lang feiern konnte, weil das waren teilweise echt Exoten, aber es gab natürlich auch diese klassischen Vorzeigpaaren, Podcast-Duos, die noch gar keine 5 Folgen im Kasten hatten, aber Connections zu irgendeiner Redakteurin hatten, und die waren einfach spannender als so ein wirrköpfiger, stämmiger Satiriker, der im bürgerlichen Stuttgart als klassisches Arbeiterkind aus der Unterschicht nun wirklich nicht ins Bild passte. Da waren irgendwie so 2 Mitzwanziger, gut bürgerlich, aber dann halt so mit Malle-Reisen, Ibiza-Reisen und hier und da und hast du nicht gesehen, viel spannender. Ja, also ich bin eher das perfekte Beispiel dafür, dass wenn man am Ball bleibt und einfach Dinge nur lange genug gut macht, wird man damit nicht automatisch erfolgreich und berühmt. Ist einfach so, Punkt. Das erzählen manche Menschen zwar immer gerne, also dass man erfolgreich wird und berühmt, wenn man lange genug eine Sache nur gut macht. Und wenn man dann nicht aufgibt, ja. Das ist so die Erzählung. Immer gefeitet, durch Tränentäler gegangen. Andere Menschen habe ich auf dem Weg verloren an Selbstaufgabe und Suizid. Ich habe das schwerste aller schweren Leben gehabt, um am Ende nur als strahlender Held dazustehen. Ja, es ist halt nicht so. Bei diesen Menschen würde jetzt so 20 Jahre Hommagen technisch im Radio laufen, mit ganz vielen O-Tönen von alten Weggefährten, die dann auch erzählen, dass sie unterwegs aufgegeben haben. Und ja, vielleicht wird es dann noch einen Nachruf geben für diesen einen, der dann echt zugrunde gegangen ist und sich selbst hingerichtet hat auf dem Weg zum Erfolg, weil er es nicht durchgehalten hat. Und ja, vielleicht so ein Podcast Klassiker, so ein Mensch, der nach vielen Jahren an der Podcast-Stanze in der Fischfabrik einfach nicht mehr konnte. Ja, ist halt nicht so. Von vielen anderen erfährt man auch, dass viel auf dem Weg zum Erfolg einfach davon abhängt, dass man Connections hat und es zu glücklichen Zufällen kommt. Entsprechend, damit ist die Antwort, glaube ich, gegeben. Ich habe da auch gar nicht so die Ambitionen irgendwie. Also entsprechend wird mein Jubiläumstag einfach ein unspektakulärer Freitag im April sein, ohne wilde Feier, ohne Überraschungen oder sonst was. Ich werde da keine Flasche Sekt öffnen, keine wilden Partys feiern, sondern einfach und bescheiden wie immer, einfach entspannt mein Leben genießen. Klingt jetzt natürlich für viele da draußen möglicherweise öde. Ja, diesen Menschen kann ich nur zurufen: Wenn ihr das falsch findet, ändert etwas. Verbreitet meine Podcasts in der Welt. Tragt sie in die Radiosender und andere Medienhäuser. Tragt sie in die Hütten, Tempel, Paläste und Rathäuser der Städte, in denen ich als Sohn der Stadt gelten könnte. Das sind ja in der Zwischenzeit 3. Also, wenn man so das ganze Leben von Händel mal anschaut, wie kurz er da eigentlich in Halle war, aber Halle ist die Händelstadt. Also, ich sag mal so, Stuttgart, Leipzig und Halle, als Sohn der Stadt könnte ich da echt entspannt gelten. Also es sind schon 3 Städte. Tragt meine Podcasts dorthin. Ja, schenkt dem Ganzen unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit und Reichweite auf allen Kanälen und sorgt dafür, dass selbst euer Nachbar sagt: Außer Schiedi, den kenne ich, den höre ich. Guter Mann, solider Podcaster. Ja, macht mal. Ansonsten freue ich mich über meinen kleinen Ehrentag. Und ihr freut euch über die Rückkehr des ein oder anderen Formats in den nächsten Tagen und gebt gerne Rückmeldung, was wieder häufiger stattfinden soll und darf. Also, es kommen 3 neue Formate, 3 alte Formate mit neuen Folgen. Und wieder eine Woche werde ich auch vielleicht doch mal irgendwie aufnehmen. Bietet sich ja aktuell wieder an, gibt ja wieder neue Themen, ohne dass ich da irgendwie redundant werde in meinen Folgen entsprechend. Ja, viel Spaß. Tschüss.